Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandradio Kultur. Wir sind immer noch mit Patrick Wilinski aus Venedig verbunden. Wir haben gerade über den Wettbewerb gesprochen und wollen noch ein bisschen dabei bleiben. Aber jetzt ein Film, der außer Konkurrenz dort läuft, und zwar Ulrich Seidel. Er hat ja zuletzt mit dem zweiten Teil seiner Paradies-Trilogie mit Glaube den Preis der Jury gewonnen. Jetzt heißt der neue Film Safari und da geht es um das Phänomen des Jagdurlaubs. Patrick, klingt irgendwie nach einem typischen Seidel-Thema. Ja, und es braucht keine zwei Bilder, dann weißt du schon ganz genau, dass Ulrich Seidel hinter der Kamera steht. Wir begegnen Menschen, die eigentlich so einen Fremdscham-Impuls sind und sofort auslösen. Sie sind zum Teil dick, ja, sie sind dann auf Urlaub in Afrika, wo man merkt, dass sie mit ihrem Geld umgehen, wie sie wollen, dass sie alle um sich herum irgendwie für sich arbeiten lassen. Und dann gehen sie eben auf Safari und schießen Tiere. Und Ulrich Seidel hört diesen Menschen wirklich zu und fragt sie, warum tut ihr das? Was gibt euch das, auf Tiere zu schießen, vor allem wehrlose Tiere, vor allem wenn dann immer noch Leute mitkommen und das Stativ aufstellen. Und er beobachtet das. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob er zu einem Schluss kommt. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, wo viele wütend werden, wenn sie das sehen. Ich glaube aber, dass Ulrich Seidel genau das will. Er will versuchen zu sehen, warum Menschen solche extreme Dinge tun, egal ob im Keller oder eben auf Safari. Und ich konnte ihn treffen heute vor ein paar Stunden und wollte zunächst von ihm wissen, Herr Seidel, Venedig, das muss man ja manchmal auch mal fragen, das ist so ein Heimathafen für Sie. Warum zeigen Sie Ihre Filme denn so gerne hier? Also ich habe natürlich nicht nur in Venedig meine Filme präsentiert, sondern auch in Cannes und auch in Berlin. Und alle drei Festivals sind sozusagen höchst geeignet, einen Film zu zeigen. In Venedig bin ich schon ein bisschen zum Stammgast geworden und ich komme sehr gern her. Safari heißt Ihr neuer Dokumentarfilm. Es geht darin um Jagdurlauber, vor allem aus Deutschland und Österreich. Wie ist das Thema zu Ihnen gekommen, dass Sie entschieden haben, dieses Thema verdient einen Ulrich Seidel-Film? Also ich finde, dass Jagd natürlich ein Thema für einen Film ist, oder zumindest für einen Film von mir, weil man hier sehr viel über Menschen erzählen kann. Und genauso ist das Thema Urlaub und Tourismus für mich immer schon ein Thema gewesen, das ich sehr wichtig finde. Und das ist dann zusammengewachsen und daraus ist der Film über Jagdurlauber geworden. Das Beeindruckende an Safari ist, wenn wir an Jagdurlauber denken, dann kommen uns meistens diese Schlagzeilen aus Zeitungen irgendwie in den Kopf. Also der ehemalige spanische König zum Beispiel oder die ganzen Scheichs, die jagen und ihre Trophäen dann öffentlich zeigen. Sie nähern sich dem Thema, aber auch den Jagenden sehr nüchtern. War das ein Ziel von Ihnen, dieses Thema mal jenseits des Skandalösen zu betrachten? Ja, auf jeden Fall. Also mein Ansatz war, ich wollte einfach mit meiner Kamera zeigen, wie das für sich geht. Was passiert, wenn Menschen sozusagen nach Afrika fahren, um dort auf die Pirsch zu gehen, um dort Tiere zu erlegen? Erstens, was empfinden sie dabei? Warum tun sie das? Welche Emotionen haben sie, wenn sie sich anpirschen, wenn sie ein Tier sehen, wenn sie schießen? Und welche Emotionen haben sie, wenn sie vor dem toten Tier posieren? Und das, glaube ich, ist mir gelungen, dass man als Zuschauer dem nachgehen kann, das nachvollziehen kann und dazu dann Stellung zu beziehen. Ist es denn leicht, diese Jäger zum Sprechen zu bekommen? Man könnte ja sagen, die sind ja eher ein scheues Wesen, auch darum, weil gerade Jagd oder sagen wir mal die Urlaubsjagd nicht gerade so gut angesehen ist und es immer diesen Wind des Skandalösen hat. Und sie schaffen es ja wirklich sehr ehrliche Aussagen zu entlocken, ihren Protagonisten. Man muss die richtigen Protagonisten finden. Das ist das Geheimnis. Also man kann natürlich nicht mit Menschen arbeiten, wenn sie das, was sie tun, nicht zeigen wollen, wenn sie nicht dazu stehen. Also ich habe mir Jäger und Jägerinnen ausgesucht, die einfach mit dem, was sie tun, keine Scheu davor haben, das auch zu zeigen, weil sie sind davon überzeugt. Sie haben sozusagen nicht das moralische Problem, das viele andere haben. Sie gehen ja mit ihnen mit und beobachten wirklich den Prozess des Schusses. Also Sie sind dann immer mit der Kamera dicht da dran, schleichen sich quasi mit ihnen an, dieses Anschleichen. Wie haben Sie eigentlich selber diese Momente erlebt, die bis zum Schuss führen? Haben Sie denn begriffen, was diesen Menschen, den Jagdurlauber, antreibt? Ja, begriffen, das weiß ich nicht. Und ich glaube, es gibt auch letztendlich kein absolutes Urteil darüber. Also ich habe natürlich mitgefühlt, ich habe mitgeschaut, ich habe... Und für mich war es ja auch ein neues Feld zu sehen, sozusagen, was treibt sie an? Es wird schon etwas damit zu tun haben, mit dem Machtanspruch des Menschen über die Kreatur. Und es gibt natürlich so etwas wie einen Jagdtrieb und eine Jagdlust, das gewisse Menschen antreibt. Sie hören Ihren Protagonisten auch sehr genau zu, fragen Sie nicht nur darüber, warum Sie jagen, sondern warum Sie gerade dort jagen, wo Sie jagen, nämlich in Subsahara-Afrika, um genau zu sein. Wie haben Sie eigentlich auf diese Antworten reagiert? Denn ich würde sagen, es kommt ein fast schon koloniales Weltbild hervor. Naja, es ist so, dass ich natürlich im Vorfeld, in der Vorbereitung für so einen Film, in der Recherche schon sehr viel kennenlerne. Und ich muss mir halt auch die richtigen Menschen aussuchen, die sozusagen bereit sind, zu dem einen oder anderen Thema etwas zu sagen. Und nach dem habe ich sie auch ausgesucht. Ja. Und dass sie sich nicht scheuen, vor der Kamera etwas zu sagen, wie sie denken, welche Tiere sie schießen würden, welche nicht. Das war natürlich im Konzept und das ist auch so gelungen und umgesetzt worden. Es gibt auch sehr starke Szenen, wo man sieht, was mit den erschossenen Tieren passiert. Die werden gehäutet und auseinandergenommen. Warum waren Ihnen diese Szenen in Ihrem Film auch noch wichtig? Weil es dazugehört. Also hätte ich das nicht gezeigt, dann hätte ich das Gefühl gehabt, hier fehlt irgendwas, weil der Zuschauer würde sich natürlich fragen, was passiert mit den erschossenen Tieren? Und das zu zeigen, dass das auch letztendlich eine Industrie ist, also das Fleisch wird sozusagen verarbeitet, verwertet, verkauft, die Trophäen ist eine Industrie, das gehört irgendwie dazu. Dazu gehören auch die Bewohner, die da mitarbeiten, die eher stumm bleiben, also die afrikanischen Einwohner, die sie zeigen. Aber sie gehen auch weiter mit ihnen mit, zeigen, wie sie wohnen, zeigen so ein bisschen ihren Alltag mit. Gehört das auch zu dem kompletten Bild dieser Jagd, dass man auch diese Menschen zeigt, die da mitarbeiten, die aber quasi nicht die klassischen Jagdurlauber selbst sind? Ja, weil die Schwarzen sind ja ein Teil dieser Jagden. Also der Film zeigt ja, dass auf der Jagd immer ein Jagdhelfer mitgeht, das ist ein Schwarzer. Sind keine Jagdführer, das ist auch interessant zu sehen, weil sie sind ja die Menschen, die viel früher das Gespür haben, wenn wo ein Tier auftaucht und die haben einfach sozusagen die besseren Augen auch und so weiter. Ja. Aber in den Machtverhältnissen stehen sie natürlich unter den Weißen. Ja. Also sie leben sozusagen in ihren eigenen Unterkünften, die auch sehr ärmlich sind, was der Film zeigt. Sie verarbeiten die Tiere, sie sind Angestellte von einer Farm und die Farm gehört immer Weißen. Jetzt ist das zum zweiten Mal, dass Sie so intensiv in Afrika unterwegs sind, nach Paradies Liebe. Das Interessante ist das Verhältnis zwischen Europa und Afrika, das Sie letztendlich damit zeigen. Das ist bei Ihnen ein Verhältnis, der bei Paradies Liebe war es der gegenseitigen Ausbeutung, hier ist es der Ausbeutung. Ist es dann auch so das Fazit, dass man mit dem Verhältnis Afrika-Europa ziehen kann? Ja, das würde ich genauso sehen. Und der Film zeigt es auch wieder, hier spielt Macht und Geld eine Rolle und es spielt die Vergangenheit eine Rolle. Also alleine sozusagen, dass in Namibia ein ganz großer Teil dieses Landes gehört einfach weißen Einwanderern und die Schwarzen haben sozusagen hier wenig zu sagen. Das ist eine Form des jetzigen Kolonialzustandes, ja. Genau, und heute Abend gibt es die große Premiere von Safari mit Ulrich Seidel, aber auch eben mit der Familie, die er porträtiert, die hier auflaufen wird, die aber nicht groß den Medien vorgeführt wird, weil man eben auch aufpassen muss, diese Menschen sagen viel, viel Kontroverses und ich finde es sehr mutig, dass Ulrich Seidel sie eingeladen hat, aber sie eben so medial nicht vorführen möchte. Vielen Dank nach Venedig, Patrick Wilinski, und noch viel Spaß, viele gute Filme in den nächsten Tagen. Danke. In der kommenden Stunde geht's an einen Ort, der den Ruf hat, nicht ganz so malerisch zu sein wie Venedig, nach Duisburg-Marxloh. Und wir beschäftigen uns mit Filmen zu 9/11.